Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nicht verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deine Mädel mit nach Haus. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.